Chinesen in den Handelsstädten Hongkong und Shanghai denken eher kollektivistisch, obwohl diese historisch gesehen früh mit dem Westen in Berührung gekommen sind und sich früher in moderne Großstädte verwandelt haben als andere Orte im Norden Chinas. Mit anderen Worten, wie schon im Fall der Parasitenbelastung, kann die Umgebung Menschen dazu bringen, kollektivistischer zu leben. Die Umgebung prägt also indirekt eine Moral, die zum vorteilhaften Lebensstil passt. Man sieht an dieser und anderen Untersuchungen, wir tragen beide Neigungen in uns, die zum Individualismus und die zum Kollektivismus. Richtig ist sicher, dass wir weltweit insgesamt individualistischer sind als noch vor 100 Jahren. Für Stammesdenken sind wir aber noch immer anfällig. In der Moderne haben wir nicht mehr eine lebenslange Identität durch Herkunft, Beruf und Religion, sondern sind Mitglieder wechselnder, sich überlappender und teilweise bekämpfender Stämme. Seit einigen Jahren zeigt sich allerdings ein ganz neues Phänomen. Durch die Digitalisierung hat sich auch der Markt der Identitäten globalisiert. In vielen Fällen kann man sich die Gruppenzugehörigkeiten selbst aussuchen. Diese neuen digitalen Stämme haben auch ihre heiligen Figuren, Riten und Prinzipien. Während die traditionellen Stämme durch eine geteilte Herkunft verbunden waren, eint die neuen Stämme hingegen eine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft. Kurz gefasst, wie bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, beruht die menschliche Gruppendynamik auf zwei Prinzipien. Autorität regelt die Hierarchien auf der vertikalen Achse. Loyalität legt auf der horizontalen Ebene fest, wer zur Gruppe gehört und wer der Feind ist. Noch heute zeigen Abzeichen und Titel Autorität an. Loyalität äußern wir mit Symbolen für Stammeszugehörigkeit, etwa mit Fahnen, Kreuzen oder den Farben des Fußballclubs. Empathie und Altruismus sind für Menschen selten global und universell, sondern meist tribalistisch. In Zeiten der Digitalisierung kann sich jeder seine Gruppenzugehörigkeit am freien Markt selbst aussuchen.